Die kulturell unabhängigen, wiederkehrenden Muster in der Art, wie wir bis heute erzählen und wie sie Joseph Campbell in seiner Forschung des Monomythos ausgemacht hat, zeugen genau von der Universalität unserer erzählerischen inneren Grundstrukturen. Zugleich können wir unserer narrativen Selektion nicht bei der Arbeit zuschauen, denn unser Gehirn ist nicht für solch eine Meta-Selbstreflexion geschaffen. In dieser Hinsicht ist die Geschichte wie die Schwerkraft, erklärt der Geschichtenforscher Kendall Heaven. Sie wissen, dass die Schwerkraft da ist. Sie wissen, dass sie sie nach unten auf die Erde drückt. Aber sie sind sich dieser Kraft oder dieses Drucks nicht physisch und nicht bewusst, so wie sie das Wetter wahrnehmen. Sie können die Schwerkraft nicht spüren. Warum? Weil sie als gewöhnlicher Mensch höchstwahrscheinlich noch nie nicht Schwerkraft, Schwerelosigkeit, erfahren haben. Fische können Wasser nicht beschreiben, weil sie Nichtwasser noch nie erlebt haben. Der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace nutzte diese Metapher in seiner Rede »This is Water« für einen berührenden Aufruf, die reflexartige Erzählung der anderen, also das Vorverurteilen von Menschen und ihren Beweggründen, immer wieder zu reflektieren. Wie Fische, die sich Wasser vergegenwärtigen, sollten wir uns dieses ständige Netz an Narrativen vergegenwärtigen, das wir über die Welt und ihre Bewohnerinnen legen und damit unsere Freiheit, anders urteilen zu können. Fassen wir zusammen. Jedes Wahrnehmen ist ein Versuch, Ordnung in ein chaotisches Universum zu bringen. Geschichten sind eine Manifestation dieses Prozesses. Wenn wir Informationen erhalten, baut unser Gehirn automatisch Geschichten, um den empfangenen Inhalten einen Sinn zu geben. Das und wie wir sie erzählen, ist selten einer individuell bewussten Wahl und auch nicht einer kollektiven, kreativen Erfindungsgabe geschuldet. Wir reproduzieren in ihnen nur eine grundsätzlich durch neuronale Strukturen ermöglichte Weltsicht. Wir entdecken überall Geschichten, weil wir überall welche finden wollen bzw. finden müssen. Selbst wenn es sich um abstrakte Formen handelt. Unser Gehirn sucht nicht nur nach Geschichten, es ist regelrecht süchtig nach ihnen.